Ankündigung bevorstehenden Unheils. In Breunsdorf war ein Heuer, der oftmals früh in der Bergstube gesagt hat: Hört, Kameraden, ich will euch was sagen. Es ist wieder ein Unglück auf dem Wege. Seht euch vor. Da hieß es dann immer, wenn es der Weinhold sagt, so hieß der Heuer, ist auch das Unglück nicht mehr weit. Es dauerte dann auch kaum 2 Tage, bis etwas passierte. Entweder war einer gestürzt, oder hatte sich einer erschossen, oder es stürzte gar eine Wand ein. Einmal hatte er auch wieder gesagt, seht euch vor! Da zerquetschte es einem beim Schmieren des Zapfens auf der Wasserkunst den ganzen Kopf, sodass er sofort tot war. Ja, der Weinhold hat allem mal vorweg gewusst, wenn etwas passierte. Auch ansonsten gab es verschiedene Anzeichen von einem Unglück. Da hat es gepocht oder geklingelt oder dergleichen. Aber etwas Genaueres dazu ist nicht mehr bekannt.